We had a real hoedown this morning in service. We had a real party. Also, da hatten wir eine große Feier in der Morgengottesdienst. Wow, we just were screaming and yelling and people were like, wow, I thought. Also, wir haben geschrien und laut gerufen. People were so happy in the morning that Christ has risen, they couldn't even control them. Und die Menschen waren so froh, dass Christus auferstanden ist, dass sie sich selbst nicht kontrollieren konnten. Had to almost get the fire extinguishers out. Und fast sind die Feueralarme losgegangen. So, anyway, thanks for coming tonight. Also trotzdem danke fürs Kommen heute. Oh boy. If we could go through a time machine. Wenn wir mit einer Zeitmaschine reisen könnten. And go back to these times. Und zurückreisen könnten zu diesen Zeiten. In history. In der Geschichte. So many different times. So viele verschiedene Zeitpunkte. That we'd like to go and see. Zu denen wir gern hinreisen würden und sie noch mal zu sehen. More than any. The times of Christ. Und mehr als alle die Zeiten von Christus. And like no other event in history. Und kein anderes Ereignis in der Geschichte. We have manuscripts that can take us back. Haben wir so viele Texte und Manuskripte, die uns dorthin zurückführen können. In the Gospels. In den Evangelien. That can bring us back to these events. Die uns zurückführen können zu diesen Ereignissen. I was reading yesterday that that Luke. Ich habe gestern gelesen, dass Lukas, who wrote the Gospel of Luke and the Book of Acts, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, was considered one of the most accurate historians of the first century. Dass er zu den am genauesten Historikern der Geschichte gezählt wird, was so highly respected. Und er ist so hoch respektiert for his accuracy. Für seine Genauigkeit. So when we read through the Gospels, also wenn wir die Evangelien durchlesen, we are there. Dann sind wir mit live dabei. It's not just a story of someone trying to remember, it's the way it was. Es ist nicht nur eine Geschichte, an die sich jemand zu erinnern versucht, sondern auf diese Art und Weise ist es geschehen. And by faith, und durch Glaube, with a little imagination, vielleicht mit ein bisschen Vorstellungskraft, we can allow the Holy Spirit to just put us right back there. Können wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns dorthin zurückführt. You can see the angels in the cave. Du kannst die Engel bei der Höhle sehen. You can see the soldiers around the tomb. Du kannst die Soldaten rund um das Grabmal sehen. You can just picture in your mind. Du kannst es dir in deinem Verstand vorstellen. Mary Magdalene. Maria Magdalena. Peter running to the tomb. Petrus, der zum Grab rannte. And this is what the Holy Spirit does. Und das macht der Heilige Geist. And so we can have great confidence tonight. Also können wir große Zuversicht haben heute Abend. That when we read from the Scripture. Dass wenn wir aus der Schrift lesen, like no other event in history, dass kein anderes Ereignis in der Geschichte, over 24,000 manuscripts for the New Testament, dass es da über 24,000 verschiedene Manuskripte über das Neue Testament gibt, and maybe by now more, und vielleicht sogar gibt's jetzt schon mehr davon. There's no other historical events like this. Es gibt kein anderes geschichtliches Ereignis wie das eine. That has so much literature. Über das so viel Literatur, to prove its authenticity. So viel Literatur vorherrscht, um die Authentizität davon zu beweisen. Okay, Father, bless these words, I pray. Vater, ich bete, dass du diese Worte jetzt segnest. Holy Spirit, fill us. Heiliger Geist, füll uns bitte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Take us there tonight. Bring uns heute Abend dorthin. By faith. Im Glauben. Amen. Amen. The basic facts about the resurrection. Die grundlegenden Fakten über die Auferstehung, that spread throughout the Roman Empire, die über das ganze römische Reich hinausgegangen sind, was that Jesus of Nazareth, war das Jesus von Nazareth, a Jewish prophet, ein jüdischer Prophet, claimed to be the Christ, dass er über sich selbst gesagt hat, dass er der Christus ist, prophesied in Jewish scripture, der vorhergesagt wurde in der jüdischen Schrift. He was arrested. Er wurde eingesperrt, and judged as a political criminal, verurteilt als politischer Verbrecher, and crucified, und gekreuzigt. Don't underestimate what it meant to be a political criminal. Und unterschätzt das nicht, was es zur damaligen Zeit bedeutet, ein politischer Gefangener oder Verbrecher zu sein. That he was an enemy of Rome. Dass er ein Feind Roms war. And that meant that every Roman soldier would despise him. Das hat bedeutet, dass jeder römische Soldat ihn verachtet hat. And when he is the leader of a revolution against Rome, und wenn er der Anführer einer Revolution gegen Rom war, and claims himself to be king, und er sich selbst zum König ernennt. You could just imagine the wrath that was released toward him from the Roman soldiers. Dann kann man sich diesen Zorn sehr gut vorstellen, der auf ihn kam von den römischen Soldaten. 3 days after his death and burial, 3 Tage nach seinem Tod und seinem Begräbnis, some women went to his tomb, gingen einige Frauen zu seinem Grabmal, and found the body gone, und haben gesehen, dass der Leib weg war. His disciples claimed that God had raised him from the dead. Und seine Jünger haben behauptet, dass Gott ihn von den Toten auferstehen ließ. And that he appeared to them various times. Und dass er ihnen einige Male erschienen ist. Before ascending into heaven. Bevor er in den Himmel auffuhr. If we take that away, wenn wir das wegnehmen, Christianity has lost its essence. Dann hat das Christentum seine Essenz verloren. Then as Paul wrote, if Christ is not risen, weil wie Paulus schrieb, wenn Christus nicht auferstanden ist, then we are to be pitied more than anyone. Dann sind wir armseliger als alle anderen. Because we are living our lives, we are to live our lives so selflessly. Weil wir sollen unser Leben so selbstlos leben. Because our leader, our Lord, weil unser Anführer, unser Herr, our Savior, unser Retter, gave everything. Alles gegeben hat. And he is calling us to walk in his footsteps. Und er beruft uns dazu, in seinen Fußstapfen zu treten. So the lives that we lead, und die Leben, die wir führen, should be foolishness, sollten narrhaft sein, Torheit sein, if he has not risen, wenn er nicht auferstanden ist. And that means we're living for the next life. Das bedeutet, wir leben für das nächste Leben. We want to give it all. Wir wollen alles dafür we geben. Want to be devoted. Wir wollen hingegeben sein. We want to show kindness to someone unconditionally. Und wir wollen selbstlos Freundlichkeit anderen erweisen, because he's loved us. Weil er uns geliebt hat. Okay. Jesus claimed that he would rise from the dead after 3 days and 3 nights in the earth. Jesus hat behauptet, dass er selbst auferstehen würde nach 3 Tagen und 3 Nächten in der Erde. We find that in Matthew chapter 12 verse 40. Das können wir nachlesen in Matthäus 12 Vers 40. Can you put that on the screen for me? Bartosz. And after 3 days and 3 nights, und nach 3 Tagen und 3 Nächten, he also said that he would rise on the third day. Da hat er gesagt, er wird auferstehen am dritten Tag. Which seems to be now a coincidence. I mean, not a coincidence, but a contradiction. Das könnte so aussehen, als ob das ein Widerspruch in sich ist. But it's not, and you'll see tonight, it's not. Aber das ist es nicht, und ihr werdet sehen, warum. We know that he was crucified the day before the Sabbath. Wir wissen, dass er einen Tag vor dem Sabbat gekreuzigt wurde. Because they wanted to break their legs so they could take them off the crosses before the Sabbath began. Weil sie wollten bei den Verurteilten die Beine brechen, damit sie sie früher von den Kreuzen wieder runternehmen könnten. So we assume that Jesus was crucified on Friday. So nehmen wir also an, oder wurde angenommen, dass Jesus am Freitag gekreuzigt wurde. But if he was crucified on Friday, aber wenn er am Freitag gekreuzigt then wurde, he could not have spent 3 days and 3 nights in the earth. Dann hätte er nicht 3 Tage und 3 Nächte in der Erde verbringen können. So we have discussion with Muslims and different people, and we say, well, maybe he didn't mean that. Und da gab es Diskussionen mit Moslems und mit anderen Leuten, und es wurde vielleicht gesagt, okay, vielleicht hat er es nicht so gemeint. And they say, you see, your scriptures contradict themselves. Und sie haben gesagt, und ihr seht, dass eure Schrift sich selbst widerspricht. Matthew chapter 16 verse 21. Matthäus 16 Vers 21. Says he would rise on the third day. Dort steht eben, dass er am dritten Tage wieder auferstehen würde. But the key to the whole thing is in John chapter 19 verse 31. Aber der Schlüsselvers ist in Johannes 19 Vers 31. Which we'll read. Den wir jetzt vorlesen. Then the Jews, because it was a day of preparation, so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath, for the Sabbath was a high day, asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es der Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. You see what it says there? For it was a high Sabbath. Seht ihr, was dort steht? Denn es war ein hoher, großer Sabbat. Which means it was not Saturday. Das bedeutet, es war nicht ein gewöhnlicher Samstag. A high Sabbath was a feast day. Der große Sabbat war ein Festtag. And they were celebrating the Passover. und sie haben das Passafest gefeiert. It was a one-week celebration. Das war ein einwöchiges Fest. That began on Nisan 15. Das begann am 15. Nisan. Jesus was crucified on Nisan 14. Und Jesus wurde am 14. Nisan gekreuzigt. The day before the Passover feast week began. Der Tag bevor dieses Passafest beginnen würde. On Nisan 14. Am 14. Nisan. The day before. Der Tag vorher. The Jews would sacrifice lambs in the afternoon before the Sabbath began. Haben die Juden Lämmer geopfert am Nachmittag, bevor das Fest beginnen würde. So while the Jews are sacrificing lambs in the temple, near the temple. Also während die Juden ihre Lämmer im Tempel geopfert haben. Jesus is being sacrificed on Golgotha. Wurde Jesus auf Golgatha gekreuzigt. And you wonder if anyone saw the connection. Und ich frage mich, ob irgendjemand diese Verbindung gesehen hat. It was God's perfect plan that Jesus be the sacrificed lamb. Und es war Gottes perfekter oder vollkommener Plan, dass Jesus das Opferlamm sein würde. So now we are not restricted to Friday. Also sind wir nicht mehr darauf fixiert, dass es der Freitag war. Because we're not talking about the Sabbath on Saturday. Weil wir nicht mehr über den Sabbat am Samstag reden. It's more likely that Jesus was crucified on Wednesday. Es ist wahrscheinlicher, dass Jesus am Mittwoch gekreuzigt wurde. And that this feast began on Thursday. Und dass dieses Fest am Donnerstag beginnen würde. Jesus died at 3 o'clock on Wednesday. Jesus starb um 3 Uhr nachmittags am Mittwoch. Thursday 3 o'clock is one day. Dann ist Donnerstag 3 Uhr der erste Tag. Friday 3 o'clock is 2 days. Freitag 3 Uhr ist der zweite Tag. Saturday 3 o'clock is 3 days. Samstag 3 Uhr ist der dritte Tag. He's in the tomb for 3 days. He's in the grave for 3 days. Also er ist or rather, he is dead for 3 days, 72 hours. Also er ist jetzt zu dem Zeitpunkt schon 72 Stunden oder 3 Tage lang tot in dem Grab. Now he has 3 hours to rise from the dead. Also hat er jetzt noch 3 Stunden, um von den Toten aufzuerstehen. Still in the third day. Immer noch am dritten Tag oder im dritten so Tag. He is dead for 3 days and 3 nights. Also ist er tot für 3 Tage und 3 Nächte. And all he has to do is rise from the dead before sunset. Und alles, was er noch tun muss, ist aufzuerstehen, bevor die Sonne untergeht. And he perfectly fulfills both scriptures. Und so erfüllt er vollkommen beide Schriften. And so probably just as the sun was setting, und vielleicht so wie die Sonne gerade am Untergehen ist, Jesus rises from the dead. Steht Jesus von den Toten auf. He walks through the tomb. Er geht durch das Grab mal durch. The stone is not taken away to let Jesus out. Der Stein wurde nicht weggenommen, um Jesus rauszulassen. The stone is taken away later to let us in. Der Stein wurde später weggenommen, damit wir hineinschauen können. To show us that the tomb is empty. Um uns zu zeigen, dass das Grab leer ist. Okay, let's see. Let's assume that the body was placed in the tomb on Wednesday. Nehmen wir an, dass der Leib am Mittwoch ins Grab gelegt wurde. Before sundown. Bevor Sonnenuntergang. He was placed in the tomb of Joseph of Arimathea. Er wurde ins Grabmal von Joseph von Arimathea gelegt. By Joseph himself. Von Joseph selbst. Keep in mind that in those days, days ended at sunset. Und bedenkt auch, dass die Tage damals bei Sonnenuntergang zu Ende waren. So the end of the day is actually coming now at sunset. Also das Ende des Tages fängt, also ist jetzt, wenn die Sonne untergeht. The next day begins with the evening. Und der nächste Tag fängt an am Abend. Before the Roman soldiers could guard the tomb. Bevor die römischen Soldaten das Grabmal bewachen konnten. But let me back up for a moment. The Jewish leaders were aware of Jesus' claim. Die jüdischen Anführer war bewusst, dass Jesus, was Jesus behauptet hat. That he would rise from the dead after 3 days. Dass er auferstehen würde nach 3 Tagen. And on the third day. Eben am dritten Tag. They immediately approached Pilate and asked him to give them a guard. Deswegen sind sie sofort zu Pilatus gegangen und haben ihn um eine Wache gebeten. Pilate says to the Jewish leaders, "You have a guard." Und Pilatus sagt zu den jüdischen Anführern, hier habt ihr eure Wache. "Go and make it as secure as you can." Also macht es so sicher wie möglich. You know, in some of the movies, I've watched this one movie where there was one Roman soldier. Also in manchen Filmen, da habe ich mal einen Film gesehen, da gab es nur eine einzige römische Wache. And he was sitting down. Und er hat sich hingesetzt. Picking his fingernails. Und hat uns seinen Fingernägeln herumgespielt. And then the women come, Und als die Frauen kommen, and he jumps up and reaches somewhere for his spear. Und er springt auf und sucht dann nach seinem Speer. That was the furthest thing from reality. Und das ist so weit entfernt von der Realität. When Peter was placed in prison in Acts chapter 12, als Petrus ins Gefängnis geworfen wird in Apostelgeschichte 12, to make sure that he did not escape, um sicherzugehen, dass er nicht entkommt. And he was in prison. Und er war schon im Gefängnis. They put 16 guards at the door. Haben sie 16 Wachen um die Tür herumgestellt. 16 guards. 16 Wachen. When the apostle Paul's life was threatened, als das Leben vom Apostel Paulus bedroht wurde, and there was this conspiracy, und es da diesen Anschlag gab, that when they transferred him from Jerusalem to Caesarea, als sie ihn von Jerusalem nach Caesarea bringen wollten, that the Jews would try to kill him, haben die Juden probiert, ihn umzubringen. The Romans dispatched 470 Roman soldiers to escort him. Haben die Römer 470 römische Soldaten losgeschickt, um ihn dorthin zu eskortieren. Not like 40, that would have been awesome. Ich meine, 40 wären schon großartig gewesen. Not like 100, that would have been awesome. Auch 100 wären noch großartiger gewesen. 400 on foot and 70 on horseback. 400 Soldaten zu Fuß und 70 nochmal auf Pferde aufgesetzt. When we talk about a guard, wenn wir über eine Wache reden, there could have been minimum 16 guards at this tomb. Dann können minimal nur 16 Wachen bei diesem Grabmal gewesen sein. There could have been 50 or 60. Es könnten aber auch 50 oder 60 Maybe gewesen 100. sein. Vielleicht sogar 100. Even if there was 200, it would not have been abnormal. Und selbst wenn es 200 gewesen wären, dann wäre das auch nicht unnormal gewesen. The religious leaders knew one thing. Und die religiösen Leiter wussten eines ganz genau. If the disciples can steal this body, wenn die Jünger es schaffen, diesen Leib zu stehlen, they said the deception will be far greater than at the beginning. Dann haben sie gesagt, dann wird dieser Irrtum noch viel größer sein oder die Verführung viel größer sein als am Anfang. You have a guard. Hier habt ihr eure Wache. Make it as secure as possible. Also macht es so sicher wie möglich. They used Roman soldiers. Und sie haben römische Soldaten verwendet. We know that because afterwards, das wissen wir ganz genau deswegen, weil anschließend, the soldiers also nachher, are bribed to tell a lie. They're bribed. Wurden die Soldaten bestochen zu lügen? Jewish soldiers would not have to be bribed. Und die jüdischen Soldaten hätten nicht bestochen werden müssen. Just commanded. Man hätte es ihnen einfach nur befohlen. Number one, number two, they had zwei. The Jewish leaders had to protect these guards from Roman authority. Die jüdischen Leiter mussten diese römischen Soldaten vor der römischen Autorität beschützen. These were Roman soldiers. Das waren römische Soldaten. I want to show you a little picture of what they may have looked like. Und ich möchte euch ein Bild zeigen, wie sie vielleicht ausgesehen haben. This is a guard. So schaut eine Wache aus, ein Soldat aus. Another picture. Now just picture about 50 of these guys around the tomb. Und stell dir mal 50 solcher Typen vor, die um das Grab herumstehen. Nothing can happen. Nichts or kann nothing passieren. Is allowed. Nothing may happen. Und, oder nichts darf passieren. They to prove that Jesus is in the tomb, um zu beweisen, dass Jesus im Grab ist, they first have to inspect the tomb. Haben sie das Grab mal untersucht. Mary Magdalene and the women are there during this time. Und Maria Magdalena und die anderen Frauen waren da während dieser the Zeit. Soldiers come, they confirm it's the body of Jesus. Sind die Soldaten gekommen, sie haben bestätigt, dass das der Leib Jesu war. The stone is rolled in front of the tomb. Der Stein wird vor das Grab gerollt. The tomb is carved into solid rock. Das Grab, das wurde in festen Fels hineingehauen. There's no back door. Es gibt keine Hintertür. The stone is one ton rolled in front. Der Stein oder die Tür, die eine Tonne wiegt, wurde vor den Eingang gerollt. The Romans will take clay and put clay in the crack between the stone and the cave. Und die römischen Soldaten nahmen Ton und haben ihn in den Spalt hineingetan zwischen der Tür und dem Grab. On each side of the rock, auf jeder Seite des Steins, they will hang a string from one side to the other, und haben eine Schnur von einer Seite zur anderen Seite gespannt, push it in the clay, in den Ton hineingedrückt, and then put the Roman seal on the clay, und haben das römische Siegel auf den Ton gedrückt. If that Roman seal is broken, wenn dieses römische Siegel gebrochen wird, an unauthorized way, auf unautorisierte Weise, those soldiers are responsible, dann sind diese Soldaten dafür verantwortlich, with their lives, mit ihrem Leben. They must guard the seal with their lives, or they will pay with their lives. Sie müssen dieses Siegel mit ihrem Leben schützen oder sie würden mit ihrem Leben dafür bezahlen, wenn es gebrochen wird. Being in the Roman military was serious, serious stuff. Und im römischen Armee zu dienen war wirklich sehr, sehr ernst. They had to control a huge empire. Sie mussten ein riesiges Reich kontrollieren. And their soldiers were the best in the world. Und diese Soldaten waren damals die besten der Welt. And they were guarding this tomb. Und sie haben dieses Grabmal bewacht. So Jesus, let's assume he's placed in the tomb Wednesday night. Wednesday toward evening. Also stellen wir uns vor, Jesus wurde am Mittwoch kurz vor Abend in das Grab gelegt. Probably sometime around 5 o'clock. Vielleicht so um 5 Uhr. Before sundown. Bevor die Sonne untergeht. It's approaching sundown on Saturday. Und die Sonne geht langsam unter am Samstag. Jesus has been dead for over 72 hours. Jesus ist schon über 72 Stunden lang tot. As the Father commands the resurrection. So wie der Vater die Auferstehung befiehlt. As it says in Romans chapter 1 verse 5. So wie in Römer 1 Vers 5. That Jesus was raised from the dead by the power of the Holy Spirit and proved himself to be the Son of God. Dass Jesus durch die Macht des Heiligen Geistes auferweckt wird, um zu beweisen, dass er der Sohn Gottes war. His body comes to life. Wird sein Körper wieder lebendig. But his body is now his glorified body. Und aber sein Leib ist jetzt sein verherrlichter Leib. That will he will live in for all of eternity. In den er für die ganze Ewigkeit leben würde. He doesn't have to unpack himself. Er muss sich selbst nicht da ausziehen oder like they did with Lazarus. So wie sie es mit Lazarus machen mussten. He just steps or sits up right out of his wrappings. Sondern er setzt sich einfach auf aus seinen Leinenbinden. So that his burial wrappings are lying there like a cocoon. Und so liegen seine Binden, seine Grabbinden noch da wie ein Kokon. And probably then a little bit compressed, like. Und sind vielleicht ein bisschen eingedrückt. Right. Cool. So cool. He walks out of the cave. Also geht er aus dem Grab heraus. Out of the tomb. Aus diesem Grabmal. But the stone is still there. Aber der Stein ist immer noch da. The soldiers know nothing about this. Und die Soldaten wissen nichts darüber. They're still watching. Sie wachen immer noch. Then at some time in the evening, it's still dark. Und irgendwann am Abend ist es immer noch dunkel. This is now Sunday. Das ist jetzt schon Sonntagnacht. Early Sunday morning. Oder früher Sonntagmorgen. Still dark. Es ist immer noch probably dunkel. Probably very, very dark. Vielleicht sogar sehr, sehr dunkel. They don't have street lights. Sie haben damals noch keine Straßenlichter gehabt. Maybe they've got a torch. Vielleicht hatten sie eine Fackel. Suddenly the earth begins to shake. Auf einmal beginnt der Erdboden zu wackeln. Slowly and then increasingly and then. Also ganz langsam zuerst und dann fängt es immer stärker. And then really powerfully. Und dann wirklich mächtig. An angel of God comes down. Ein Engel Gottes kommt hinab. Rolls the boulder away. Und rollt diesen Felsen weg. And then sits on the boulder. Und setzt sich auf diesen Felsen drauf. I need a chair. Well, I don't have a chair, but just sits on the boulder, right? Aber setzt sich auf den Felsen drauf. As though he was saying. So wie wenn er sagen wollte. Anyone have a problem with this? Hat irgendjemand ein Problem damit? These guys fell like dead men. Und diese Menschen sind, die Soldaten sind umgefallen, als wären sie tot. Like this is something like out of the movie The Predator, you know? Like das ist wie bei dem Film The Predator. Have you never seen The Predator? No, it's only a guy's thing. Okay, like some science fiction kind of a creature all of a sudden. Also irgend so eine Science-Fiction-Figur, die aus dem Nichts herauskommt. Like these guys are standing there like they're really bad, you know? Und diese Typen stehen da, als ob sie wirklich ganz schlimme Jungs wären. Don't even think about trying to take this body. Probiert nicht einmal diesen Leib zu holen. We are Roman authority. Wir sind die römische Autorität. Nobody coming tonight. Keiner kommt rein heute Abend. Nobody will mess with us, trust me. Keiner wird sich heute Nacht mit uns anlegen, vertrau mir. Those little Jewish guys. Diese kleinen jüdischen Jungs sind nichts. And all of a sudden, und auf einmal this angel like pushes the stone. It's like and then just jumps on it. Auf einmal kommt dieser Engel und schmeißt den Stein weg und springt auf ihn drauf. Anybody got a problem with that? Hat irgendjemand ein Problem damit? These guys like. Die Leute fallen alle einfach um. You just hear these guys fall like dominoes. Und du hörst diese Leute umfallen wie Dominosteine. And it says they laid there paralyzed like dead men. Und es wird beschrieben, dass sie da lagen wie tote Menschen, probably looking up through the helmet like. Vielleicht haben sie unter dem Helm hervorgeschaut. Right. Just like looking at this angel on the rock, just. Vielleicht haben sie immer nur leicht diesen Engel angestarrt, der auf dem Felsen saß. Authority. Es war einfach Autorität. Like and cut, you know, like he's got abs, you know, like. Like he's powerful, also you know. Wirklich ein sehr kräftiger just Engel. Like, someone you, yeah. You don't want to mess with this guy. Also du willst dich lieber nicht mit dem anlegen. These guys were paralyzed. Und diese Menschen, well, at die waren some gelähmt. Point the angel has to come down from the rock. Aber irgendwann musste dieser Engel vom Felsen runter. So probably he just jumps off the rock. Also vielleicht springt er einfach vom Felsen runter. Walks into the tomb. Und geht in das Grab hinein. And these guys start disappearing like cockroaches, you know. Und die Leute, also Soldaten, verschwinden wie Kakerlaken. Suddenly the last one is lying there by himself like. Vielleicht liegt noch einer God. Zum Schluss alleine herum und springt auf und rennt. And these guys are like running to like. Running for their lives. Und diese Soldaten, die rennen um ihr Leben. Never seen anything like this. Haben noch nie so etwas im Leben gesehen. Some of them run right to the Jewish leaders. Und einige von ihnen rannten direkt zu der jüdischen Anführer. And tell them what happened. Und haben ihnen erzählt, was passiert ist. The Jewish leaders said, "Look, we'll pay you money. You've got to tell." Die jüdischen Anführer sagten, okay, wir zahlen euch Geld und ihr müsst dafür erzählen. Your report has to be that he was stolen. Ihr müsst berichten, dass er gestohlen wurde. We will protect you from the authorities. Und wir beschützen euch vor der Autorität. This is your story. You got it? Das ist eure Geschichte. Habt ihr das verstanden? He was stolen. Er wurde gestohlen. Now this scenario is going to lead, if this scenario is brought into a courtroom. Und wenn dieses Szenario in einen Gerichtssaal hineingebracht werden würde. And all these facts are brought into a courtroom. Und all diese Tatsachen vorgetragen werden. And there are many facts here. Und da gibt's viele Tatsachen, the tomb, Fakten. The soldiers, das Grabmal, die Soldaten, the order by Pilate for the to secure the tomb, der Befehl Pilatus, dass sie das Grab bewachen müssen. If all of this is brought into a courtroom, wenn all das in einen Gerichtssaal oder auf einen Gerichtssaal gebracht wird, then Jesus is risen. Dann kann Jesus nur auferstanden sein. All the facts point toward his resurrection. Alle Fakten deuten auf seine Auferstehung hin. And that's the way God wanted it. Und genauso wollte es Gott haben. The Jewish authorities thought that they could stop his body from being stolen. Die jüdische Autorität dachte, sie könnten es verhindern, dass sein Leib gestohlen wird. And all of their efforts served the purpose of proving his resurrection. Und ihre ganzen Anstrengungen haben dahin geführt, dass sie bewiesen haben, dass er wirklich auferstanden ist. Now, meanwhile, Mary Magdalene. Währenddessen war Maria Magdalena and at least three other women are planning to meet at the tomb at sunrise. Und mindestens drei andere Frauen haben geplant, sich bei dem Grab zu treffen bei Sonnenaufgang. They have no idea who will move the stone. Sie haben noch keine Ahnung davon, wer den Stein für sie wegbewegen sollte. Mary Magdalene and another Mary arrive a little early. Maria Magdalena und eine andere Mary, Maria sind etwas vorher schon dort angekommen. It's still dark. Es ist immer noch dunkel. When they arrive, they immediately notice that the stone is rolled away. Aber sobald sie dort ankommen, sehen sie, dass der Stein weggerollt wurde. The soldiers are gone. Und die Soldaten weg waren. They are assuming that the soldiers have moved the body of Jesus somewhere else. Und sie haben angenommen, dass die Soldaten den Leib Christi woanders hingebracht hätten. During the night. Während der Nacht. Mary Magdalene immediately runs to tell Peter and John. Maria Magdalena rannte sofort zu den Jüngern und erzählte es Petrus und Johannes. The other Mary stays at the tomb and waits for the other women to come. Und die andere Maria bleibt beim Grab und wartet auf die anderen Frauen, die noch kommen sollten. Then they come. Und dann kommen sie and an. And these women decide to enter the grave together. Und diese Frauen entscheiden sich dazu, das Grab zu betreten. They enter the grave and they stand there puzzled. Und sie betreten das Grab und sind ganz verwirrt. The grave is like a room underground. Dieses Grabmal ist wie ein Raum, also wie ein unterirdischer Raum. Almost be the size of this intersection right here. Vielleicht so wie dieser mittlere Bereich hier. It's a real room underground. Es ist wirklich wie ein unterirdischer Raum. It's just like this hole. It's ein Loch in der Erde. And they walk in and they're puzzled. Und sie gehen hinein und sind ganz verwirrt. They see the grave clothes, but they don't know what to think. Und sie sehen die Leinentücher, aber sie wissen nicht, was sie davon halten sollen. Then suddenly two angels appear. Und auf einmal erscheinen zwei Engel. In brilliant clothes. Mit leuchtendem Gewand. One of them is sitting on the right. Einer sitzt zur Rechten and begins to speak to them. Und fängt an, mit ihnen zu reden. Don't be afraid. Fürchtet euch nicht. This is right out of the gospel. Und das ist genauso aus dem Evangelium. This is the account, all the gospels together. Und das kommt in jedem Evangelium vor. Don't be afraid. Habt keine Angst. I know you are looking for Jesus who was crucified. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. But why are you looking for the living among the dead? Aber warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus is not here. Jesus ist nicht mehr da. He is risen from the dead. Er ist auferstanden von den Toten. Just as he said. Genauso wie er es gesagt hat. Remember what he told you back in Galilee? Erinnert euch daran, was er euch in Galiläa erzählt hat. That the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men. Dass der Sohn des Menschen in die Hände sündiger Menschen gegeben werden muss. And be crucified. Und gekreuzigt werden muss. And that he would rise again on the third day. Und dass er am dritten Tage auferstehen würde. Come and see where his body was laid. Kommt und seht, wo sein Leib lag. You can just picture these women walking in like. Und stellt euch vor, wie diese Frauen da hineingingen. Who are these guys? Und sich fragen, wer sind diese Menschen? And looking where he was laid. Und sie sehen sich um, wo er gelegen hat. Just gotta put yourself there. Stellt euch vor, ihr werdet dabei. Now go and tell the disciples and Peter that he is risen from the dead. Jetzt geht und erzählt den Jüngern und Petrus, dass er auferstanden ist. That he is going ahead of you to Galilee. Und dass er euch vor euch vorausgehen würde nach Galiläa. You will see him there just as you were told before he died. Und ihr werdet ihn dort sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Now remember what I told you. Erinnert euch daran, was ich euch gesagt habe. The women are terrified and run to tell the disciples. Und die Frauen hatten Angst und rannten mussten den Jüngern zu erzählen. Stopping to talk to no one. Und sie nicht stehen geblieben, um es irgendjemandem zu erzählen. While they are gone, John comes running to the tomb. Und während sie wegliefen, kam Johannes. He looks in, but he doesn't go in. Er schaut hinein, aber betritt das Grab nicht. Peter then arrives. Petrus kommt als zweiter. Peter goes right into the tomb. Und er marschiert direkt ins Grab hinein. Peter looks around at the grave clothes and doesn't know what to think. Peter schaut sich die Leinentücher an und weiß nicht, was er davon halten soll. Peter leaves and goes home. Petrus verlässt das Grab wieder und geht John nach Hause. John looks into the tomb. Johannes sieht nochmal in das Grab hinein. Sees the clothes. Sieht die Leinentücher. Puts one and one together. Zählt eins und eins zusammen. And realizes. Und erkennt es. He's risen. Er ist auferstanden. Oh my God. Oh mein Gott. He is risen. Er ist auferstanden. Could you imagine that moment? Könnt ihr euch diesen Moment vorstellen? He gets it. Er versteht es. He looks in the tomb. Er schaut in das Grab hinein. What has happened here? Was ist hier passiert? He's risen. Er ist auferstanden. Ja. That rascal. That rascal. He rose. Er ist wirklich auferstanden. Do you know what a rascal is? Lauspup. Okay. Und Schlawiner. He rose. Er ist auferstanden. I can't believe it. Ich kann es nicht glauben. He did it. Er hat es geschafft. Oh my gosh. Oh mein Gott. Yeah. Yeah. Oh baby. Oh baby. Wow. He got it. Er hat's verstanden. This is the essence of Christianity right there. Und das ist die Essenz des Christentums. We get it. Dass wir es begreifen. I get it. Verstehst du's? He's risen. Er ist auferstanden. I mean, I really get it. Das wirkliche Begreifen. Not just here, but in the heart. I get it. Nicht nur im Verstand, sondern auch im Herz. I get it. Ich begreife es. He leaves. Er geht. And then Mary Magdalene comes. Maria Magdalena kommt zurück. And she's standing outside the tomb. Und sie steht außerhalb des Grabes. And she's crying. Und sie weint. So she decides to look in. Also schaut sie jetzt hinein. And sees two angels in white. Und sieht zwei Engel in weiß. One sitting at where Jesus' head was and one where his feet were. Einer sitzt da, wo Jesus Kopf war, und der andere sitzt da, wo Jesus Füße waren. One asks her. Einer fragt sie. Woman. Frau, why are you crying? Warum weinst du? Because they've taken away my Lord and I don't know where they've put him. weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. She turns to leave and sees someone standing in the doorway. Und sie dreht sich um zu gehen und sieht da jemanden, der bei der Tür steht. And this is my favorite part, I think, of the Bible right here. Und ich glaube, das ist mein Lieblingsteil in der ganzen Bibel. Jesus is such a character. Jesus ist so ein Charaktertyp. He's got such a personality. Listen to this. Er hat so eine Persönlichkeit. Woman. Frau. Why are you crying? Warum weinst du? Who are you looking for? Nach wem suchst du? Thinking he was the gardener, she says. Und sie denkt, das ist der Gärtner und sagt. If you've taken him away, tell me where you put him and I'll go and get him. Wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast und ich gehe hin und um ihn zu holen. And Jesus said. Und Jesus sagte. Mary. Maria. And she said. Und sie antwortete, Rabboni. Rabboni. And she leaped and she clung to him. Und sie hat ihn festgehalten. And I'll close with this. Und ich will hiermit abschließen. And he said to her, und er sagte zu ihr, don't cling to me. Fass mich nicht an. For I haven't yet ascended to the Father. Weil ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. But go and find my brothers. Aber geh und finde meine Brüder. I love those words, go and find my brothers. Liebt ihr nicht diese Worte? Geht und finde meine Brüder. And tell them, I am ascending to my Father. Und sag ihnen, ich fahre auf zum Vater. And your Father. Und deinen Vater. To my God. Gott. And to your God. Und zu deinem Gott. Mary Magdalene found the disciples and told them. Maria Magdalena hat die Jünger gefunden und ihnen erzählt. I have seen the Lord. Ich habe den Herrn gesehen. I've seen. Ich habe ihn gesehen. And that right there is the essence of our Christian life. Und das ist die Essenz des christlichen Lebens. Seeing the Lord. Den Herrn zu sehen. We'll come back to this in a moment. Und wir kommen da gleich wieder zurück in einem Moment. What would it be like if we could go back and talk to some of these people? Wie wäre es, wenn wir zurückreisen könnten zu diesem Moment und mit einigen dieser Menschen dort reden könnten? It would be life-changing. Das wäre lebensverändernd. What would it be like if we could bring one of these people into our service tonight? Und wie wäre es, wenn wir einen dieser Menschen in unseren Gottesdienst heute Abend hineinbringen könnten? It would be life-changing. Das wäre lebensverändernd. So I want you to give us your full focus for the next few minutes. Und ich möchte euch bitten, dass ihr uns eure volle Aufmerksamkeit schenkt. And maybe we can do that. Und vielleicht schaffen wir das. Ist es wahr, dass der Leichnam hat gefunden ist? Den Leichnam gefunden? Stimmt es, dass der Leichnam gestohlen wurde? Können Sie bestätigen, dass es eine Auferstehung gegeben hat? Was ist wahr im Gerücht? Können Sie es bestätigen? Ist es wahr, dass die Ehefrau des Gouverneurs etwas damit zu tun hat? Ist es wahr, dass sie ein Desaster vorausgesagt hat? Was ist los? Dass der Rabbi seine eigene Auferstehung vorausgesagt hat? Geben Sie uns Antwort, wir haben ein Recht auf die Wahrheit. Um die Dinge zu klären und Antworten zu geben. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf die Wahrheit. Silenzium, Ruhe, setzen. Mein Name ist Malthus. Ich bin ein Centurio in der Palastwache des hochverehrten Statthalters Pontius Pilatus. Statthalter Pilatus hat mich gebeten, der Presse eine kurze Mitteilung zu überbringen. Diese lautet: Ein jüdischer Rabbi namens Jesus von Nazareth ist vor 3 Tagen hingerichtet worden. Die Exekution wurde durch Kreuzigung vollzogen. Gleich nachdem der Tod eingetroffen ist, wurde der Leichnam im Grab eines Beamten des jüdischen Tempels begraben. Heute Morgen noch vor Sonnenaufgang wurde der Leichnam offenbar gestohlen. Es wird vermutet, dass dahinter die Absicht steht, dass seine Anhänger der Welt vorgaukeln möchten, dass der Rabbi von den Toten auferstanden sei, so wie er es angeblich vorausgesagt hat. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde der Leichnam noch nicht gefunden. Aber sobald er gefunden wird, werden wir dies der Presse bekannt geben, damit die vielen Falschmeldungen ein Ende finden werden. Das war's für jetzt. Danke. Centurio Malthus, ist es wahr, dass Jesus nicht wirklich tot war, als er ins Grab gelegt wurde? Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf die Wahrheit. Es tut mir leid, ich bin nicht autorisiert, weitere Fragen zu beantworten. Das ist eine einfache Frage, Centurio Malthus. War Jesus von Nazareth bereits tot, als er ins Grab gelegt wurde oder nicht? Er war tot, wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Woher wissen Sie, dass er tot war? Weil ich der diensthabende Offizier bei seiner Hinrichtung war. Damit haben Sie die Frage doch immer nicht beantwortet. Wenn ein römischer Offizier eine Hinrichtung leitet, dann hat er nur eine einzige Aufgabe, nämlich sicherzugehen, dass der Delinquent tot ist, bevor er vom Kreuz geholt wird. Und um sicherzugehen, dass der Delinquent tot ist, stoßen wir unter die Rippen des Gefangenen einen scharfen Speer aufwärts in sein Herz und seine Lungen. Circa so. Also, auch wenn er nicht durch die Kreuzigung erstickt, überlebte keinesfalls die tiefen Wunden in Herz und Lunge. Im Falle des Jesu von Nazareth kamen aus der Wunde Blut und Wasser hervor, was darauf hindeutet, dass er bereits vor dem Stich mit der Lanze tot war. Man hat gehört, dass das Grab schwerst bewacht wurde, damit der Leichnam nicht entführt wäre. Ist das wahr? Ich habe bereits gesagt, ich kann keine weiteren Fragen beantworten. Sie sind aber doch Sicherheitschef im Stab des Pontius Pilatus, oder nicht? Ja, das bin ich. Also wenn eine schwer bewaffnete Wache angeordnet wurde, um das Grab des Rabbis zu überwachen, dann haben Sie doch den Befehl dazu gegeben. Ja, dieser Befehl kam von mir. Also wurde das Grab verstärkt bewacht? Ja, so war es. Wir haben das Grab versiegelt. Das ist aber alles, was ich jetzt sagen kann. Ich werde Sie über die weiteren Geschehnisse auf dem Laufenden halten. Centurio Maltus, können Sie uns sagen, wie das Grab versiegelt worden ist? Die Grabhöhle selbst befindet sich in der Nähe der Hinrichtungsstätte. Wir haben den Eingang der Grabhöhle mit einem riesigen Felsblock versperrt. Nachdem dies geschehen ist, haben wir das Grab versiegelt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Centurio Maltus, wie schwer war der Felsen, mit dem die Graböffnung verschlossen wurde? Circa eine Tonne. Eine Tonne? 1000 Kilo also? Ja, aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Centurio Maltus, haben Sie vor das Grab Wachen gestellt? Ja, die Tempelführung war besorgt, dass die Anhänger des Jesu von Nazareth versuchen würden, seinen Leichnam zu stehlen, um das Ganze wie seine Auferstehung aussehen zu lassen. Auf Bitte der Tempelführung hin haben wir in den letzten 3 Tagen rund um die Uhr Wachen vor das Grab gestellt. Also dann, um den Leichnam Jesu zu stehlen, hätten die Jünger nicht nur einen 1 Tonnen schweren Felsblock beseitigen müssen, sie hätten auch gegen die Wache kämpfen müssen, nicht wahr? Wir wissen noch nicht, wie der Leichnam verschwunden ist. Wir wissen nur, dass es geschehen ist. Ist irgendeine der Wachen verletzt worden? Nein, das war nicht der Fall. So haben also dann die schwer bewaffneten Soldaten ohne Kampf zugelassen, dass der Leichnam gestohlen wird? Mir wurde berichtet, dass alle Wachen eingeschlafen waren. Centurio Maltus, wenn eine Wache im Dienst einschläft, hat das nicht gesetzliche Folgen? Nach dem römischen Gesetz steht auf diese Übertretung normalerweise die Todesstrafe. Ah. Dürfen wir vor der Hinrichtung vielleicht noch mit den Wachen sprechen? Die Wachmänner sind zurzeit für eine Befragung nicht verfügbar. Sie wurden in die Garnison von Caesarea verlegt. Heißt das jetzt, dass sie verlegt wurden und doch nicht hingerichtet werden? Dies war nicht meine Entscheidung, es war die Entscheidung seiner Exzellenz des Statthalters Pontius Pilatus. Wie praktisch. Wie bitte? Na, ist der Pontius Pilatus deshalb nicht bei dieser Pressekonferenz? Der Statthalter fühlt sich zurzeit nicht sehr wohl. Centurio, noch eine andere Frage. Ist das wahr? Ist das wahr, dass um diese Zeit, als der Leichnam gestohlen wurde, ein schweres Erdbeben stattgefunden hat? Soweit mir berichtet wurde, ja, es gab eins. Also Sie wollen uns erzählen, dass die Wachen geschlafen haben, während ein tonnenschwerer Block weggerollt wurde und es ein Erdbeben gab? Ja, so lautet der offizielle Bericht. Centurio Maltus, stimmt es auch, dass einige 100 Laufmeter Tuch von dem Leichnam abgenommen wurden, bevor er entwendet wurde? Ja, das Leichentuch war noch in dem Grab. Aber glauben Sie wirklich, dass sich die Grabräuber die Zeit nehmen, die Leiche zuerst auszuwickeln und sie dann zu stehlen? Ich kann Ihnen nur das berichten, was auch mir berichtet wurde. Alles andere ist reine Spekulation. Mhm, aber Sie schenken dieser Geschichte genauso wenig Glauben, wie wir es tun, oder? Es tut mir leid. Ich bin nur ein Soldat. Es steht mir nicht zu, meine persönliche Meinung in staatliche Angelegenheiten einzubringen. Ist es wahr, dass Jesus, als er noch am Leben war, einen ihrer Diener, der gelähmt war, geheilt hat? Ja, das ist wahr, aber ich sehe nicht, was es damit zu tun haben soll. Können Sie uns sagen, welche Medizin Jesus ihrem Diener verabreicht hat? Er gab ihm keine Medizin, gar nichts. Und wie hat ihn dann geheilt? Er gab mir nur sein Wort, dass mein Diener wieder gesund werden würde. Sie meinen, Jesus hat Ihren Diener gar nicht berührt? Jesus von Nazareth war nicht in meinem Haus. Er war auf der anderen Seite der Stadt. Also er hat ihn geheilt, ohne ihn gesehen zu haben. Er hat gesagt, sei geheilt und dann war er geheilt. Auf der anderen Seite der Stadt. Glauben Sie, dass Jesus Gottes Sohn ist? Glauben Sie, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, so wie er es vorausgesagt hatte? Es tut mir leid, ich bin nur ein Soldat. Es ist mir nicht erlaubt, meine Meinung zu religiösen Angelegenheiten abzugeben. Centurio Maltus, das ist keine religiöse Angelegenheit. Unter diesen Umständen würde man mehr Glauben benötigen, dass der Leichnam gestohlen wurde, als dass der Mann, von dem so viele Wunder berichtet wurden, dass er gar Tote aufweckte, selbst von den Toten auferstanden ist. Ist dem nicht so? Entschuldigen Sie mich, ich muss jetzt wirklich gehen. Centurio Maltus, sind Sie ein Christ? Wann haben Sie Jesus das erste Mal getroffen? Glauben Sie an ihn? Ist Jesus Gottes Sohn? God made it so that we have one of two choices. Gott hat das Ganze so arrangiert, dass wir jetzt zwei Wahlmöglichkeiten haben. If we look into the situation. Wenn wir uns diese Situation anschauen. Number one. Nummer eins. That his body was stolen. Dass sein Leib gestohlen wurde. By the disciples. Von seinen Jüngern. At night. In der Nacht. While the guard was there. Während die Wachen noch anwesend waren. Some 20 or 50 or 100 soldiers. 15, 20 oder 100 Soldaten. They slipped behind them. They removed the stone. Sie haben sich hinter sie herangeschlichen, haben den Stein weggerollt, while all of these soldiers were asleep. Während all dieser Soldaten geschlafen haben. And then they put the stone back. Und dann haben sie den Stein wieder zurückgetan. And somehow resealed it. Und haben es irgendwie nochmal geschafft, das zu versiegeln. Got away with the body. Und sind mit dem Leib abgehauen. Or you can believe. Oder du glaubst, that he rose from the dead. Dass er von den Toten auferstanden ist. And this, the whole key is this. Und der Schlüssel dazu ist folgender. That the body of Jesus Christ was under Roman authority. Dass der Leib Jesu Christi unter römischer Autorität stand. They possessed the body. Sie haben den Leib besessen. When the disciples said he is risen. Und wenn die Jünger sagen, er ist auferstanden. All they had to do is show the body. Dann hätten sie einfach nur den Leib herzeigen müssen. But they didn't have the body. Aber sie hatten den Leib nicht mehr. Why don't you have the body? Warum hatten sie den Leichnam nicht? You had the body in a tomb. Sie hatten den Leichnam im Grab. The tomb was sealed. Das Grab war versiegelt. You had soldiers protecting it. Sie hatten Soldaten, die das Grab bewacht Where haben. Is the body? Wo ist der Leib? The disciples went right into Jerusalem. Die Jünger rannten sofort nach Jerusalem. Eventually. And they preached the gospel. Und haben sofort damit begonnen, das Evangelium zu predigen. After Pentecost, right in Jerusalem. Nach dem Pfingstfest, direkt in Jerusalem. And Christianity could have been crushed at that moment. Und das Christentum hätte in diesem Moment zerschmettert werden können. If Rome could have produced the body. Wenn Rom den Leib herzeigen hätte können. All they'd have to do is bring it out and parade it around. Alles, was sie tun hätten müssen, ist, den Leichnam herzubringen und vor allen Menschen zur Schau zu stellen. The silence is deafening. Und die Stille ist betäubend. The body is gone. Der Leichnam ist weg. Because he's risen. Weil er auferstanden ist. So, have you seen the Lord? Habt ihr den Herrn gesehen? God wants us to see him on a daily basis. Gott will, dass wir ihn täglich sehen. But maybe you're here tonight, you've never seen the Lord. Aber vielleicht bist du heute Abend hier und hast den Herrn noch nie gesehen. You've never seen him work in your life. Du hast noch nie gesehen, wie er in deinem Leben gewirkt hat. You've never experienced his forgiveness. Du hast noch nie seine Vergebung erfahren. His cleansing. Seine Reinigung. You've never experienced his faithfulness in a situation. Vielleicht hast du noch nie seine Treue in Situationen gesehen. You've never experienced him speaking to you out of his word. Vielleicht hast du noch nie erfahren, wenn er zu dir spricht aus seinem Wort. As though he was sitting right there. So als ob er dir gegenüber sitzt. And on and on, and on and on. Und so weiter und so weiter. I'd like to invite you tonight. Und ich möchte dich heute Abend dazu einladen. To receive Jesus. Jesus anzunehmen. And to put your faith in him. Und deinen Glauben auf ihn zu setzen. That he is risen from the dead. Dass er von den Toten auferstanden ist. That he was the Lamb of God. Dass er das Lamm Gottes war. Who paid for our sin. Der für unsere Sünden gezahlt by dying on a cross. Indem er am Kreuz starb. He is alive right now. Und er ist jetzt lebendig. He knows what you're thinking right now. Und er weiß genau, was du jetzt denkst. He knows where you're sitting. Er weiß, wo du jetzt sitzt. He knows who your family is. Er kennt deine Familie. He knows where you work. Er weiß, wo du arbeitest. He knows your deepest needs. Er kennt deine größten Nöte. Your problems. Deine Probleme. Your joys. Deine Freuden. He knows what you eat. Er weiß, was du isst. He knows what motivates your heart. Er weiß, was dein Herz motiviert. He is God. Er ist Gott. He loves you. Er liebt dich. And he's knocking on the door of your heart. Und er klopft an die Tür deines Herzens. And he says, if anyone opens the door, und er sagt, wer auch immer die Tür öffnet, I will come in. Zu dem gehe ich hinein. Would you like to meet him tonight? Und willst du ihn heute Abend treffen? Then pray with me. Dann bete mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. But I want you to speak this prayer out. Aber ich möchte, dass du dieses Gebet aussprichst. Very quietly, so you can hear it with your own ears. Aber ganz leise, so dass du es nur mit deinen eigenen Ohren hören kannst. Are we ready? Seid ihr bereit? Lord, are you ready? Herr, bist du bereit? Here we go. Lord Jesus. Herr Jesus. I believe. Ich glaube. I am daring to believe. Ich wage es zu glauben. That you have risen from the dead. Dass du von den Toten auferstanden bist. That you are alive today. Dass du heute lebendig bist. And that you know me. Und dass du mich kennst. And that you want to have a relationship with me. Und dass du eine Beziehung mit mir führen möchtest. Speak out these words. Dann sprich diese Worte. Jesus. Jesus. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Jesus. Jesus. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Lord Jesus, we thank you. Herr Jesus, wir danken dir. Where two or three are gathered. Wo zwei oder drei versammelt sind. In your name. In deinem Namen. You are in the midst. Bist du in ihrer Mitte. And you're here tonight. Und du bist hier heute Abend. With us. Mit uns. You are here tonight. Du bist heute Abend hier. We love you. Wir lieben dich. Thank you. Wir danken dir. For dying on a cross. Dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Thank you. Danke. Thank you. Danke. Just lift your hand to the Lord. He's here. Heb deine Hand zum Herrn, er ist dort hier. Just tell him that you love him. Sag ihm, dass du ihn liebst. Love you, Lord. Lieben dich, Herr. Lord, thank you for having such a great personality. Herr, danke, dass du so eine großartige Persönlichkeit bist. For being so funny and dass du so lustig bist. So creative. So kreativ. So encouraging. So ermutigend. So faithful to us. So treu uns gegenüber. We love you. Wir lieben dich. Thank you, Lord. Danke, Herr. Just enjoy his presence. Freue dich an seiner Gegenwart. He is here tonight. Er ist hier heute Abend. As he promised. So wie er es verheißen hat. Ich möchte dir eine Frage stellen. Why don't you? Also warum fragt ihr nicht eine Frage? Ask the Lord a question. Stell dem Herrn eine Frage. There's something on your heart. Vielleicht ist etwas auf deinem Herzen. Spend a moment with the Lord. Verbring einen Moment mit dem Herrn. He is risen. Er ist auferstanden. And he is here. Er ist hier.